Mein Name ist Ryan Dykes und das sind unsere aktuellen Themen. Versuchter Mordfall in Gandesbergen, dänisch-deutsche CIMIC-Ausbildung in Nienburg und Liebenau empfängt Tabellenführer. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Eine 25-jährige Frau aus Hassel ist am späten Montagvormittag infolge eines Streits mit einer 19-jährigen Frau lebensgefährlich verletzt worden. Das Opfer wird nach mehreren Messerstichen stationär in einem Krankenhaus behandelt. Die mutmaßliche Täterin befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt und hat bislang noch keine Angaben zur Tat gemacht. Eine Ermittlungsgruppe untersucht nun das Verbrechen. Die Polizei Nienburg hofft ebenso auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Nienburg bekommt ein neues Archiv- und Bibliotheksgebäude. Dies hat der Stadtrat nun beschlossen. Gegenüber dem historischen Rathaus wird ein neues Gebäude entstehen, das sowohl das Stadt- und Kreisarchiv als auch die Bibliothek beinhalten soll. Der Gebäudekomplex an der Langen Straße 31 bis 33 wird von der Stadt Nienburg erworben. Die Kosten für diese Investitionen belaufen sich auf insgesamt rund 10 Millionen Euro. Gegen diese Investition stimmte mehrheitlich die CDU-FDP-Gruppe um Fraktionschef Peter Rübenack. Das Projekt ist an der Stelle sicherlich nicht verkehrt. Auch die Konzeption ist in Ordnung. Das Problem ist nur, dass das, was dort geplant ist, in Größe und Ausstattung nicht in den städtischen Haushalt passt. Wenn wir so viel Geld hätten, dann kann man das sicherlich so machen. Wenn wir das Geld aber nicht haben, dann müssen wir uns leider beschränken und auch bestimmte Kompliziertheiten im Bau vielleicht anders machen, als das Archiv an der Stelle eben nicht bauen, weil es doch eine sehr, sehr, sehr komplizierte Baumaßnahme an einer solchen sehr, sehr tollen Stelle ist. Seit Anfang der Woche führen erstmalig dänische und deutsche Soldaten mit der Spezialisierung Civil Military Corporation eine gemeinsame Fachausbildung in Nienburg durch. Schwerpunkt ist dabei die gemeinsame praktische Ausbildung im Bereich Erkundung und Verbindung, einem Standbein der zivil-militärischen Zusammenarbeit der Bundeswehr und auch der dänischen Soldaten mit diesem Fachauftrag. Die Soldaten werden neben einem theoretischen Ausbildungsanteil auch praktisch üben und so für den ein oder anderen im Landkreis Nienburg zu sehen sein. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der SV Aue Liebenau empfängt im 19. Saisonspiel der Handballverbandsliga den Tabellenführer Plesse Hardenberg. Dieser hat bislang lediglich 3 Spiele verloren und geht als klarer Favorit in diese Begegnung. Die Liebenauer wittern jedoch ihre Außenseiterrolle als Chance. Mit einem Sieg wäre das Thema Aufstieg sogar in realistischer Nähe. Trainer Carsten Thomas fährt die Erwartungen herunter. Wenn wir da gewinnen, natürlich toll, klar, wir nehmen alles, was wir kriegen können, dann sehen wir am Ende, was dabei rauskommt, aber grundsätzlich, wie wir schon sagen, wir stehen da, wo wir jetzt stehen, stehen wir schon gut und wenn wir am Ende Saison Fünfter sind, dann haben wir eine tolle Saison gespielt und freuen uns alle ganz gewaltig. Das ist für uns schon so ein Spiel, das können wir nur gewinnen, wenn die wirklich einen relativ schlechten Tag haben und wenn wir müssen, dann wirklich, bei uns muss alles passen, ne? Aber wirklich alles. Beginn des Spiels ist Samstagabend um 19 Uhr in Liebenau. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.